Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Am Mikrofon begrüßt Sie Clarisse Cosset. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um eine köstliche, bunte Ost-West-Kriminalhörspielstunde zu genießen. Bunt wird sie allemal, denn unsere Figuren bewegen sich virtuos in ausgewählten Dialekten. Berlinerisch, das ich sowieso liebe, und Platt, das in meinen Ohren so wunderbar exotisch klingt. Für immer wird mir eine Schifffahrt durch die Hamburger Speicherstadt in Erinnerung bleiben, wo ich zum ersten Mal vernahm, wie die Hamburger so sprechen, gewisse Buchstaben aussprechen und es einfach entzückend fand. Ja, Platt und Mord, da kommt was auf Sie zu. Ich nehme Sie heute mit nach Travemünde, wo hinter den gutbürgerlichen Fassaden auch schlimme Dinge passieren. Dahlberg? Ja, hier Buchholz, Travemünde. Ja? Hausmeister Buchholz. Ja, ja. Ja, es ist wegen Ihrem Appartement, Herr Dahlberg. Ja, was gibt's denn, Herr Buchholz? Ja, in Ihrem Appartement, da brennt nämlich Licht. Schon ein paar Tage. Die Vorhänge sind zugezogen. Der Bäcker bringt die Brötchen und sagt, Ihre Frau hat für die ganze Woche bestellt. Na, ich hab geklingelt, nicht wahr? Macht aber keiner auf. Ja, aber meine Frau muss doch da sein. Ja, ja, Freitagnachmittag. Da hat meine Frau noch bei ihr das Wohnzimmer sauber gemacht. Ihre Frau hat in der Zeit eingekauft. So um 5:30 war sie wieder da. Und seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Und heute haben wir Dienstag. Ich habe bei der Polizei angefragt, wie ich mich verhalten soll. Und da sind zwei Beamte gekommen. Die haben mir gesagt, ich soll sie gleich anrufen. Sie möchten doch sofort hierher nach Travemünde kommen. Ich möchte mit den Polizeibeamten sprechen. Ja, die sind beide oben in der Wohnung. Sie haben mir gesagt, das Beste ist, wenn Sie gleich von Hamburg losfahren. Also gut. Es ist jetzt 17.05 Uhr. Ich fahre sofort los und bin um 6 Uhr in Travemünde. Ich bin Kommissar Becker und komme gerade von Herrn Dahlberg, Ihrem Chef. Herr Noll, ich möchte gern von Ihnen wissen, was Sie Freitagabend gemacht haben. Sie meinen die Fahrt nach Travemünde? Ja, genau. Ja, ja, das war so, Herr Kommissar. Frau Dahlberg ist Donnerstag nach Travemünde gefahren. Mhm. Dahlbergs haben da eine Ferienwohnung, ein Appartement. Ja, ist mir bekannt, ist mir bekannt. Frau Dahlberg wollte eine Woche in Travemünde bleiben. Das macht sie öfter mal. Freitagnachmittag rief sie an. Sie hatte nämlich was vergessen. Ein Kleid und ihren Schmuck. Mhm. Sie brauchte die Sachen, weil sie am Wochenende ein Konzert besuchen wollte. Ja, haben Sie das Gespräch geführt? Nein, nein, Herr Dahlberg hat es mir erzählt, weil er hat zurzeit keinen Führerschein. Da war so eine unangenehme Geschichte, ich glaube, Alkohol am Steuer. Mhm. Deshalb hat er mich gebeten, den Schmuck und das Kleid seiner Frau zu bringen. Mit seinem Wagen. Ich bin Freitagabend zwischen 8 und 8:30 Uhr von Hamburg losgefahren. Mit Autobahn? Ja, ja. Mhm. Um 9:10 war ich schon in Travemünde, das sind ja wohl 70 Kilometer. Ja, ja. Frau Dahlberg hat sich sehr gefreut und mir eine Tasse Tee angeboten. Es war ungefähr 9:30 durch, als ich wieder abgefahren bin. Ich habe natürlich gemerkt, dass da bei Bad Oldesloe eine Baustelle war. Aber die Schilder, 60 Kilometer, die habe ich nicht rechtzeitig erkannt. Ich hatte wohl noch 100 drauf, als sie mich mit dem Radarwagen geblitzt haben. Tut mir leid, dass mir das passiert ist. War Frau Dahlberg allein in der Wohnung? Jawohl. Ich glaube, ja. Und aufgefallen ist Ihnen nichts? Nee. Herr Noll, worüber haben Sie denn so mit Frau Dahlberg gesprochen? Och, nichts von Bedeutung. Wir haben uns ganz allgemein unterhalten. Übers Wetter und so. Ach, eine halbe Stunde? Nur übers Wetter? Ach ja, Herr Kommissar, der Fahrstuhl ging wieder nicht. So. Mhm. Darüber hat sie sich beklagt. Das Appartement ist nämlich im 4. Stock. Mhm. Ja, dann hat sie mich noch gefragt, wie es mir geht. Sonst kann ich mich an nichts erinnern. Haben Sie Frau Dahlberg schon früher mal persönlich kennengelernt? Natürlich. Ich bin doch seit 4 Jahren Bürovorsteher im Maklergeschäft von Herrn Dahlberg. Ach so, ja. Ich wurde auch gelegentlich zu Ihnen nach Hause zum Essen eingeladen. Ich bin nämlich noch Junggeselle, wissen Sie. Aber was hat das eigentlich alles mit der Fahrt nach Travemünde zu tun, Herr Kommissar? Ich habe es doch zugegeben. Ich bin zu schnell gefahren. Nee, ich komme nicht von der Verkehrspolizei, Herr Null, sondern von der Mordkommission. Frau Dahlberg ist gestern Nachmittag, also Dienstag, in der Travemünder Wohnung gefunden worden. Tot durch Erwürgen. Tatzeit nach ärztlichem Befund zwischen Freitagabend und Sonnabendmorgen. Was sagen Sie da? Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Nicht? Bleiben Sie bitte für alle Fälle in Hamburg, vielleicht brauche ich Sie noch. Nicht? Herr Kommissar! Ja? Ich kann das noch gar nicht fassen. Was sagt denn Herr Dahlberg dazu? Was soll er dazu sagen? Er war sehr erschüttert. Ein Grundstücksmakler hat nur Erfolg, wenn er schneller ist als die anderen. Und die Konkurrenz ist hart in diesem Geschäft. Herr Kommissar, das dürfen Sie mir glauben. Ja. Sehen Sie mal hierher. Sehen Sie hier, dieses interessante Projekt. Eine Stadtrandsiedlung in der Größenordnung von etwa 25 Millionen. Das nimmt mich voll in Anspruch. Allein die Finanzierungsprobleme, die sind enorm. Ja, und Freitag, Herr Dahlberg. Sie wollten mir erzählen, was Sie am Freitag gemacht haben. Freitag. Ja, da war ich abends bis nach 8 hier. Hier in Hamburg, im Büro. Mhm. Ja. Ja, und dann habe ich in der Stadt zu Abend gegessen. Mhm. Meine Frau war ja in Travemünde, wie Sie wissen. Mhm. Und nach dem Abendessen, da bin ich spazieren gegangen, über die Lombardsbrücke und dann um die ganze Außenalster. Die ganze Außenalster? So ein langer Spaziergang. Ja, ich brauche manchmal frische Luft. Gegen 9:30 war ich dann zu Hause. Herr Noll habe ich nicht mehr gesehen. Der muss meinen Wagen kurz vorher in die Garage gebracht haben. Herr Dahlberg, gibt es Ihrer Meinung nach Verdachtsgründe gegen Herrn Noll? Nein, absolut nicht. Er ist sehr zuverlässig und hat mein volles Vertrauen. Ja, also man kann sich da täuschen, nicht? Herr Noll ist über jeden Verdacht erhaben. Herr Dahlberg, hier ist ein Briefbogen mit dem Datum von Freitag. Wir haben ihn in Travemünde im Papierkorb gefunden. Sagen Sie mal, wer hat das geschrieben? Ist nur ein halber Satz. Lieber Markus, ich habe nicht den Mut gefunden. Ach, das ist doch die Handschrift meiner Frau. Markus, das ist Ihr Vorname, nicht? Ja. Könnten Sie sich für diesen angefangenen Brief eine Fortsetzung denken? Nein. Sie haben keine Erklärung? Nein, keine. Gab es, entschuldigen Sie, Differenzen zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Kaum. Meine Frau war ein sehr selbstständiger Mensch. Ich hatte meine Arbeit. Wir respektierten einander. Das war alles, oder? Nun ja, wir haben uns arrangiert. Früher wollte ich Kinder, aber daraus wurde nichts. Meine Frau hatte alles, was sie brauchte. Musik war ihre Leidenschaft. Mir fehlt leider die Zeit für solche Dinge. Mhm. Meine Frau fuhr oft nach Travemünde. Sie hatte sich das Appartement gewünscht. Es gab kaum einen Wunsch, den ich ihr nicht erfüllt hätte. Ja, Sie meinen jetzt materiell. Ich lebe in sehr guten Verhältnissen, Herr Kommissar. Ich hatte immer den Eindruck, meine Frau wusste das zu schätzen. Und Sie haben keinerlei Verdacht? Nein. Sie entschuldigen? Ja, bitte. Dahlberg? Kaunitz. Guten Tag, Herr Dahlberg. Sie erinnern sich hoffentlich an mich? Einen Augenblick, bitte. Haben Sie noch Fragen, Herr Kommissar? Nee, das genügt für heute. Bemühen Sie sich nicht. Ich bin allein raus. Wiedersehen, Herr Dahlberg. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Wie war bitte Ihr Name? Ach, richtig. Ja, entschuldigen Sie. Ich bin im Moment etwas, wie soll ich sagen? Nervös. Ja, ein bisschen. Das kann ich verstehen. Sie sind in einer bedauernswerten Lage. Sie meinen... Ich bin gerade aus Travemünde zurück. Ich habe hier in Hamburg ein Modeatelier. Vielleicht kennen Sie es? Nein. Der Grund meines Anrufs ist eine Vorladung. Für morgen früh, 9 Uhr. Als Zeugin. Polizeipräsidium. In Sachen Dahlberg. Ah, ja, ich verstehe. Ich hätte gerne mit Ihnen vorher gesprochen, bevor ich aussage, aber nicht am Telefon. Könnten wir eine Verabredung treffen? Verzeihung, aber ich weiß wirklich nicht... Darf ich einen Vorschlag machen? Aber bitte. Könnten Sie heute um 18 Uhr an der Esplanade sein? Sagen wir vor dem Alsterhof. Ich komme da mit meinem Wagen vorbei. So viel ich weiß, fahren Sie zurzeit nicht. Sie scheinen ja gut informiert zu sein. Pardon, ich wollte Sie nicht verletzen. Der Hausmeister, Herr Buchholz, hat mir davon erzählt. So, so. Also um 6 Alsdorf? Ja, gut, einverstanden. Ich habe einen kleinen roten Wagen. Sie brauchen nur einzusteigen. Aber bitte pünktlich. Ich werde mich bemühen. Freund Krüger, seit wann sind Sie Herrn Dahlbergs Sekretärin? Seit 2 Jahren, Herr Kommissar. Hm. Gefällt Ihnen die Arbeit? Ja. Und Ihr Chef, der Herr Dahlberg? Sind Sie mit dem zufrieden? Ja, sehr. Mögen Sie ihn? Doch, er ist anständig, ausgeglichen, freundlich. So. Ich kann nur Gutes über ihn sagen. Freund Krüger, bis wann waren Sie vorigen Freitag im Büro? Bis 5. Ist der Herr Dahlberg noch länger geblieben? Ja, er arbeitet sehr viel, wegen der Stadttransiedlung. Hatte er für den Abend was vor? Ich weiß nicht. Hat Frau Dahlberg am Freitag angerufen? Ja, nachmittags von Travemünde. Ich habe das Gespräch angenommen. Das muss so um 3 gewesen sein. Ich glaube, sie hatte was vergessen. Herr Dahlberg sagte sowas. Ja und? Hat sie jemand hingebracht? Das weiß ich nicht. Sie haben hoffentlich nicht gewartet. Ja, ein paar Minuten. Frau Kaunitz, ich weiß zwar nicht, was Sie eigentlich mit dieser Verabredung bezwecken, aber... Ich habe mich gestern in Travemünde mit dem Hausmeister, Herrn Buchholz, unterhalten. Er hat mir viel erzählt. Naja, Sie kennen das ja sicher, er redet nun mal gern. Zuerst hat er sich ausgiebig über die beiden Diebstähle verbreitet, die neulich im Haus passiert sind. Buchholz hat übrigens den Fensterputzer in Verdacht. Aber er kann natürlich nichts beweisen. Und dann hat er mir erzählt, dass er mit einem Kommissar aus Hamburg gesprochen hat. Ich glaube, er hieß Becker. Becker, ja, ja. Stimmt, ich kenne ihn. Ja, von dem ist auch meine Vorladung für morgen. Buchholz sagte mir, Sie hätten an dem bewussten Freitagabend einen Angestellten aus Ihrem Büro nach Travemünde geschickt. Einen Herrn Noll. Der Hamburger Kommissar hat das wohl erwähnt. Er hat auch nach mir gefragt. Ich war gerade beim Tennis. Spielen Sie Tennis? Nein. Entschuldigen Sie, Frau Kaunitz, aber der Zweck dieser Verabredung, der ist mir immer noch unklar. Warten Sie mal, wir halten an. Hier ist hoffentlich kein Parkverbot. Nein, hier nicht. Also, entschuldigen Sie, aber es regt mich doch sehr auf. Also bitte, was regt Sie auf? Sie machen einen so sympathischen Eindruck. Na ja, ich finde... Ja, Sie wirken intelligent... Selbstbewusst, erfahren. Ich mag solche Menschen. Könnten Sie etwas sehr Unüberlegtes tun? Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Ahnen Sie das wirklich nicht? Keine Spur. Ich habe Sie gesehen. Freitagabend. In Travemünde. Bedauere, das ist unmöglich. Ich war erst abends angekommen. Kurz nach 9. Ich wollte die Vorhänge zuziehen und ging deshalb ans Fenster. Unter meinem Fenster liegt der Parkplatz. Es war schon etwas dämmerig. Ein großer schwarzer Wagen kam auf den Parkplatz und Sie stiegen aus, Herr Dahlberg. Das ist doch unmöglich. Das ist eine Verwechslung. Kurz darauf hat jemand im 4. Stock geläutet. Ihre Frau hat aufgemacht. Ich konnte genau Ihre Stimme hören. Sie irren sich, das war Herr Noll, der geläutet hat. Ich bin ganz sicher, dass Sie es waren, Herr Dahlberg. Ich habe Sie oft genug in Travemünde gesehen. Morgen Vormittag werde ich aussagen müssen. Wollen Sie mich vielleicht erpressen? Ich weiß nicht, wie es geschehen ist und auch nicht warum. Aber ich werde die Wahrheit sagen müssen. Ich finde, Herr Dahlberg, Sie sollten zur Polizei gehen, bevor ich aussage. Das ist der Grund für diese Verabredung. Herr Noll hat selbst erklärt, dass er und nicht ich in Travemünde war. Und zwar bevor irgendjemand wusste, dass meine Frau nicht mehr lebte. Er ist Dienstag wegen einer Verkehrssache polizeilich vernommen worden, weil er nämlich auf der Rückfahrt von Travemünde die Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Diese Vernehmung, Frau Kaunitz, war Dienstagnachmittag um 15 Uhr. Erst 2 Stunden später ist der Tod meiner Frau festgestellt worden. Schade. Wieso schade? Schade, dass Sie lügen, Herr Dahlberg. Wohin soll ich Sie fahren? Danke, ich steige aus. Bitte. Wie Sie wollen. Tja, ich muss leider annehmen, Herr Noll, dass Sie mir nicht die Wahrheit gesagt haben. Die Zeugin Kaunitz hat erklärt, sie hätte gesehen, wie Herr Dahlberg Freitagabend auf dem Parkplatz des Appartementhauses aus seinem Wagen stieg. In Travemünde. Und die Zeugin ist bereit, das auf ihren Eid zu nehmen. Ja, wollen Sie sich bitte mal dazu äußern? Ja, Herr Kommissar, ich wollte Sie gestern schon anrufen. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Dienstagvormittag rief Herr Dahlberg mich in sein Zimmer. Ich ging zu ihm rüber. Ja, herein. Ach, bitte, Herr Noll, nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Herr Noll, ich möchte, dass Sie dieses Gespräch vertraulich behandeln. Jawohl, Sie können sich darauf verlassen, Herr Dahlberg. Sie wissen, meine Frau ist vorigen Donnerstag nach Travemünde gefahren. Freitagnachmittag rief sie mich an, sie hat etwas vergessen. Ich habe es ihr Freitagabend nach Travemünde gebracht. Ja, Fräulein Krüger sprach davon. Ich habe den Wagen genommen und das war ein Fehler. Vor ein paar Wochen ist mir der Führerschein entzogen worden für 6 Monate. Es ist zwar nichts weiter passiert, aber ich hatte 1,3 Promille. Unglücklicherweise bin ich auf der Rückfahrt von Travemünde geblitzt worden. So nennt man das wohl, ne? Radarkontrolle. Ja. Als ich das Blitzlicht hinter mir sah, wusste ich, was das zu bedeuten hatte. Fahren ohne Führerschein und das nach Führerscheinentzug. Darauf steht Gefängnis. Die Polizei hat das Foto mit meiner Autonummer. Für heute Nachmittag bin ich vorgeladen in einer Verkehrssache. Tja, Herr Noll, wenn Sie gefahren wären, Zigarette? Ach ja, wenn ich um eine Zigarre bitten dürfte. Selbstverständlich, mein lieber Noll. So. Danke. Bei Ihnen wäre es nur eine Geschwindigkeitsübertretung. Das wäre mit einer Geldstrafe abgetan. Und was wollen Sie jetzt machen? Sie könnten mir helfen, Herr Noll. Sie würden mir einen großen Dienst erweisen. Ich kann Sie natürlich nur darum bitten. Ja, und wie denken Sie sich das? Tja, da gibt es wohl nur eine einzige Möglichkeit. Ja, ich verstehe. Ich würde Ihnen das nie vergessen. Am besten gingen Sie gleich mit zu dieser Vernehmung um 15 Uhr. Die Geldstrafe würde ich Ihnen natürlich erstatten. Ist gut, Herr Dahlberg. Ich mach's. Danke. Tja, und dann hat er mir noch genau erklärt, was ich sagen sollte. Nämlich? Also Abfahrt zwischen 20 und 20.30 Uhr, Ankunft kurz nach 21 Uhr. Rückfahrt von Travemünde etwa 21.30 Uhr, Ankunft in Hamburg etwa 22.20 Uhr. Mhm. Sonst noch was? Aber präzis bitte, ja? Ich sollte sagen, seine Frau hätte mir Tee angeboten und ich hätte den Wagen hinterher in die Garage gestellt. Das war alles. Ja, die Sache mit der Radarkontrolle hätte ich auf mich genommen, Herr Kommissar. Aber jetzt geht es um ganz was anderes. Das spiele ich einfach nicht mehr mit. Ja, schön und gut. Nicht? Aber wir wollen mal annehmen, Herr Dahlberg bleibt dabei, dass Sie in Travemünde waren. Bis heute haben Sie es ja selbst behauptet. Ob da die Angaben von Frau Kaunitz reichen, weiß ich nicht. Herr Noll, können Sie mir einen Beweis liefern, dass Sie nicht nach Travemünde gefahren sind? Ja, ohne weiteres, Herr Kommissar. Ich mache einen Fortbildungskurs in Buchhaltung und Steuerrecht. Aha. Das ist jeden Freitagabend von 9:30 bis 9:30. Ja, der Leiter heißt Walter Kamnitzer, Diplomhandelslehrer. Der wohnt in Barmbek. Er kann bestätigen, dass ich vorigen Freitag da war, Moment, bis zum Schluss. Moment, Kamnitzer. Kamnitzer. Tja, gut, Herr Noll, nicht? Wenn Ihre Angaben stimmen, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter, nicht? Ja, bitte. Oh, guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Dahlberg. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Gibt es Neuigkeiten? Ja, Herr Dahlberg. Sie waren in Travemünde. Sie waren Freitagabend bei Ihrer Frau. Wie kommen Sie denn darauf? Herr Noll hat doch bestätigt... Herr Noll sagt jetzt das Gegenteil. Er war Freitagabend in einem Kurs für Steuerrecht. Das stimmt. Ich habe mich davon überzeugt. Außerdem hat Frau Kaunitz Sie gesehen. Herr Kommissar, ich bitte um eine Gegenüberstellung. Mit wem? Mit Herrn Noll. Was können Sie haben? Wir rufen Sie ihn rein. Ja, Herr Noll, sagen Sie Herrn Dahlberg, was Freitagabend los war. Tut mir leid, Herr Dahlberg. Sie sind selbst nach Travemünde gefahren. Es ist wahr. Ich bin in Travemünde gewesen. Soll ich wieder gehen, Herr Kommissar? Nein, bleiben Sie ruhig da. Ja. Ich warte auf eine Erklärung, Herr Dalberg. Fahren ohne Führerschein. Das ist in meinem Fall Gefängnis. Und das jetzt, wo das große Stadtrandprojekt in der entscheidenden Phase steht. Deshalb bat ich Herrn Noll am Dienstagvormittag, aber das wissen Sie ja. Dienstagnachmittag um 15 Uhr machte Herr Noll seine Aussage. Die falsche Aussage. 2 Stunden später kam der Anruf von Herrn Buchholz aus Travemünde. Ich ließ mich sofort mit einem Taxi hinfahren. Zuerst dieser Schock, der Tod meiner Frau. Ja, und dann kam Sie, Herr Kommissar. Und da begann die Angst. Da verfolgte mich dieses furchtbare Wort Mordverdacht. Die geschäftlichen Folgen waren doch gar nicht auszudenken. Hier geht das nicht um Geschäfte, Herr Dalberg. Ich blieb bei der Lüge, zu der es aus einem ganz anderen Anlass gekommen war. Es schien so bequem und ja. Später fehlte mir die Kraft, noch umzukehren. Zur Sache, Herr Dalberg. Mich interessiert der Freitag. Ich habe mich von meiner Frau verabschiedet und nicht geahnt, dass ich sie nicht lebend wiedersehen würde. Und das war etwa um 9:30, ne? Ja. Herr Kommissar, ich muss Sie noch auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Frau Kaunitz erzählte mir von Diebstählen in dem Travemünder Haus. Vielleicht hat meine Frau Freitagnacht den Einbrecher überrascht. Dieser Gedanke ist mir sofort gekommen, als ich von den Diebstählen hörte. Der Hausmeister soll mehr über diese Vorfälle wissen. Sie sollten ihn dazu befragen. Herr Noll, bitten Sie doch den Herrn herein. Er wartet draußen bei Fräulein Krüger. Was? Herr Buchholz? Ja. Herr Buchholz, bitte. Herr Buchholz, wiederholen Sie doch nochmal, was Sie mir da gestern von dem Fahrstuhl erzählt haben. Also das war so. Vorigen Freitagabend, so eben nach 10, da kommt die Frau Kaunitz noch zu mir. Sie wollte noch ins Spielcasino. Ein Herr hat sie abgeholt. Ein Herr, ja. Ja, ein Apotheker aus Köln. Mhm. Ja, also der Herr war noch mit dem Fahrstuhl raufgefahren. Aber als er mit Frau Kaunitz wieder runter wollte, da mussten sie zu Fuß gehen, weil der Fahrstuhl kaputt war. Die Frau Kaunitz hat gesehen, dass bei mir noch Licht brannte und da hat sie mir gleich Bescheid gesagt. Und dann sind die Herrschaften zum Casino. Sondern am Vormittag habe ich den Fahrstuhl reparieren lassen. Herr Noll. Ja, bitte? Woher wussten Sie eigentlich, dass der Fahrstuhl kaputt war? Sie haben mir das schon bei Ihrer ersten Vernehmung gesagt. Ja, von Herrn Dalberg. Aha. Dann sehen Sie sich doch mal bitte dieses Foto an. Das ist von der Radarkontrolle. Sie wissen, Baustelle bei Bad Oldesloe. Die Uhr wird jedes Mal automatisch mitfotografiert. Können Sie die Uhrzeit erkennen? 9:56. Herr Dalberg passierte die Radarkontrolle um 21.54 Uhr in Richtung Hamburg. Folglich konnte er gar nicht wissen, dass der Fahrstuhl in Travemünde um 22 Uhr kaputt ging. Sie, Herr Noll, sind in Travemünde gewesen und zwar nach 22 Uhr. Sie sind in Hamburg abgefahren, als Ihr Kurs um 9:30 zu Ende war. Freitagabend in der vorigen Woche. Ja, ich geb's ja zu. Aber da war sie schon tot. Ihr Mann hat sie umgebracht. Dalberg ist es gewesen. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, Herr Noll, dann sagen Sie mir mal, warum er das getan hat. Er muss doch ein Motiv gehabt haben. Wissen Sie was darüber? Jawohl, ich weiß das. Er muss dahinter gekommen sein, dass seine Frau und ich... Ach, ein Liebesverhältnis. Ja. Ja, Herr Kommissar, ich hatte nicht die geringste Ahnung. Herr Noll, das Motiv war also Eifersucht. Natürlich. Herr Kommissar, es ist jetzt bald ein Jahr her. Da war ich bei Dalbergs zum Essen eingeladen. Für den Abend hatten sie Konzertkarten. Herr Dalberg sagte, er müsste plötzlich wegen eines Grundstücksgeschäfts nach Hannover und ob ich seine Frau nicht begleiten wollte. Sie ging nicht gern allein. Er hatte ja nie Zeit für sie. Ja, da bin ich mit ihr gegangen. Und an dem Abend, da hat es angefangen. Sie haben also Frau Dalberg am vorigen Freitag tot aufgefunden. Es war ein schrecklicher Anblick. Und die Polizei haben Sie nicht verständigt? Ich wollte nichts damit zu tun haben. Ja, wie sind Sie denn in die Wohnung gekommen? Haben Sie Schlüssel? Die Tür war nur angelehnt. Herr Dalberg muss sie offen gelassen haben. Ich habe sie dann zugemacht. Sie hat ein Schnappschloss. Und jetzt erklären Sie mir, warum Sie unter diesen Umständen auf Wunsch von Herrn Dalberg zuerst die falsche Aussage gemacht haben. Sie wären Freitagabend nach Travemünde gefahren. Wie soll ich das erklären? Ich mochte nicht Nein sagen. Vielleicht deshalb, weil Sie wussten, Sie konnten sich jederzeit aus der Affäre ziehen? Sie hatten ja Ihren Fortbildungskurs, nicht? Ja, das stimmt. Ja, und das war in diesem Fall eine Bombe, die Sie nach Belieben hochgehen lassen konnten. Sie konnten Herrn Dahlberg dadurch schwer belasten, wie es Ihnen gerade passt. Nein. Ja, dann lesen Sie mal diesen angefangenen Brief hier. Hier. Lieber Markus, ich habe nicht den Mut gefunden. Ende. Mit dem Datum vom letzten Freitag. Der Briefbogen lag zusammengeknüllt im Papierkorb in Travemünde. Herr Buchholz, Sie haben mir erzählt, Ihre Frau hat in Dahlbergs Appartement das Wohnzimmer sauber gemacht und dabei auch den Papierkorb geleert. Wann war das noch? Nachmittags um 4 hat sie angefangen. Um 15 Uhr hatte Frau Dahlberg mit ihrem Mann telefoniert. Sie wusste also, dass er ihr noch am selben Tag das Kleid und den Schmuck bringen wollte. Sie brauchte ihm nicht zu schreiben. Sie konnte mit ihm sprechen. Aber sie hat nicht den Mut dazu gefunden. Und darum fing sie einen Brief an, als Herr Dahlberg wieder weg war. Ja, neu. Tote schreiben keine Briefe. Ich wollte Sie nicht töten, Herr Kommissar. Ich hatte etwas getan. Das war eine Dummheit. 25.000 Mark vom Geschäftskonto. Das war ganz leicht. Ich brauchte nur ein paar Belege über Geldeingänge verschwinden zu lassen. Aber dann, als das Geld weg war, eines Tages musste es ja rauskommen, irgendwann. Ich glaubte, sie würde mir helfen, aber sie hat es abgelehnt. Sie wollte nicht. Sie haben Frau Dahlberg die Unterschlagung gestanden. Ja, aber sie wollte auf einmal nichts mehr von mir wissen. Sie hat gedroht, sie würde alles ihrem Mann sagen. Und kurz danach fuhr sie nach Travemünde. Und dann kam der Freitag. Freund Krüger sagte, dass Herr Dahlberg nach Travemünde führe. Sie hat es gewusst. Ich bin hingefahren, weil ich glaubte, sie würde mich verraten. Gleich nach dem Kurs? Ja. Aber sie hatte ihm noch nichts erzählt, Herr Kommissar. Nur auf dem Tisch da lag ein Brief. Nicht der, den Sie im Papierkorb gefunden haben, ein anderer. Ich schreibe meinem Mann gerade alles, hat sie gesagt. Ich wollte ihr den Brief wegnehmen. Sie hat mich zurückgestoßen. Du schmutziger, kleiner Dieb, hat sie gesagt. Du gehörst ins Gefängnis. Sie wurde immer lauter. Ich wollte, dass sie aufhörte. Da hab ich sie gepackt. Sie hat geschrien. Ich habe zugedrückt. Ganz fest. Ich habe nur gedacht, sie soll schweigen. Bis sie still war. Ich wollte sie nicht töten. Glauben Sie mir, Herr Kommissar. Das Schwurgericht muss Ihnen glauben. Das war Radarkontrolle, ein Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott aus dem Jahre 1971, eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk. Es spielte die damalige Crème de la Crème der Münchner Schauspielerschar Herbert Fleischmann, Klaus Höhne, Wolfgang Büttner, Margot Philipp und Joachim Wichmann. Regie führte Heinz-Günther Stamm und die wunderbare Musik stammte von Konrad Elfers. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich finde, dass Krimi und Jazz eine tolle Mischung sind. Krimi, Jazz und Platt sind eine noch tollere. Einfach nicht zu toppen. Nebenbei kriegt man mit, wie es damals mit der medialen Überwachung anfing. So konnte eine präzise eingestellte Radarkontrolle zur Überführung eines Mörders führen. Vor allem, wenn dieser sich in seiner Darstellung der Tatsachen verstrickt und vergisst, dass er nicht wissen konnte, dass der Fahrstuhl kaputt war. Interessant finde ich die Wandlung des kühlen Herrn Noll. Es fällt einem nicht leicht, sich vorzustellen, wie jemand zum Mörder wird, der so entzückend spricht. Aber wir haben es soeben gehört. Nun wollen wir einen anderen Klang hören, und zwar den berlinischen Klang. Der ist nicht so fein, der brilliert vor allem durch seine Breite und ich finde auch ihn herrlich. Besonders, wenn er von Frau Schnuffke vorgetragen wird. Und dafür müssen wir uns in die stumpfe Ecke begeben. Folgen Sie mir unauffällig. Ich sage Ihnen nochmal, an der Theke spielt keine Musik. Nicht für Stammgäste und nicht für Sie. Also nun suchen Sie sich schon einen Platz und dann werden Sie schneller zu Ihr Bier kommen wie in das Hotel. Ja, Frau Schnuffke. An der Ecke, ein Toter. Sie müssen die Polizei anrufen, Herr Wirt. Ein Toter? Ja, der ist überfahren worden. Du musst die Polizei rufen, Herr Wirt. Wer ist überfahren worden? Und wo, Frau Schnupfke? Bei uns an der Ecke. Dieser Spillerie da, der Steuermensch, der Schmidtchen. Was? Schmidtchen war doch eben hier. Hat doch Tian geholt. Wieso ist der überfahren? Also ruf an, Herr Wirt. Oh Mann, ist mir schlecht. Warum kommt denn keiner? Haben die abends Mittagspause? Ja, hallo. Ja, ich muss einen Unfall melden. Ja, ich ruf von der stumpfe Ecke an. Ja, wo? Ohrenblick bitte. Frau Schnupfke, wo war der Unfall? Na, bei mir vor das Haus, Ecke Zeppelinstraße. Das hab ich noch schon gesagt. Hören Sie? Ja, Ecke Zeppelinstraße und Schwarzer Wieg. Ja, da soll einer tot sein. Der Zeuge? Ja, natürlich, natürlich, sagte die Dame. Ja, aber ich bitte Ihnen. Na, und? Ach Gott, nun lassen Sie sich doch nicht der Würmer aus der Nase ziehen. Kommen Sie gleich? Ganz gleich, Frau Schnupfke. Und Sie sollen warten. Wieso denn warten? Ich will doch weitersehen, was da passiert. Hier war noch nie so was. In Dotfahren, in die Ruhe gehend. Ach, das ist ja schlimmer wie ein Zentrum. Und das muss ich doch sehen. Sie sollen warten. Sie sind Zeugen. Die Herren sind gleich hier. Ah, was wollen Sie denn auf den Schreck trinken? Na, wenn das so ist, dann geben Sie mir einen Kiwi. Aber gleich hier an der Theke. Ja. Bloß ganz ausnahmsweise, weil Sie jetzt sind. Und weil ich nur auch hören will, was denn da war. Mann, hat er den Wagen an den Baum gesetzt. Leutnant May? Ja, ich bin schon hier, Genosse Hauptmann. Was ist mit dem Fahrer? Sie haben ihn eben rausgehoben. Äußerlich keine Verletzungen. Wir müssen die Untersuchung abwarten. Betrunken? Das ganz sicher. Wenn der Fahrer nicht noch zusätzlich unter einer massiven Schockwirkung steht, dann ist er sogar voll bis in die Haarspitzen. Also auf jeden Fall vernehmungsunfähig? Absolut unfähig. Hm. Wie ein Klotz, der Mann. Nicht von morgen ansprechbar. Papiere? Ja, die habe ich hier. Ist der Wagenbesitzer selbst, Alfons Schnabel. Und der Überfahrene? Ja, er muss durch den Aufprall sofort tot gewesen sein. Hier habe ich seinen Ausweis. Name Schmidtchen. Wohnt ebenfalls hier in der Nähe. Gut, dann also die Zeugen. Ja, bis jetzt haben wir nur einen Augenzeugen. Und der soll auf uns in der Gaststätte warten. Da unten, 100 Meter von hier. Ich habe aber lange auf ihn warten müssen. Und Sie sind nur richtige Kriminale? Aber ja, wir brauchen nur noch eine richtige Zeugin und das sind Sie. Detektive sieht man sonst bloß im Fernsehen, nicht? Ach, also ich amüsiere mich ja immer dabei. Aber das ist ja nun ein trauriger Anlass. Sie haben also den Unfall beobachtet. Gewiss doch. Sie sind der Chef also? Ich bin Hauptmann bei der Kriminalpolizei und mein Kollege ist Leutnant. Ja, ach, so ist es. Frau Schnupfke, Sie haben also den Unfall beobachtet. Das sagte ich doch. Also ich war im Fenster, Herr Leutnant. Wo? Na, ich hab rausgeguckt, weil ich nicht in die Röhre kicken wollte. Den Krimi von heute, den kannte ich schon. Und was geschah dann? Na, denn kam der Steuerfritze der Straße runter. Herr Schmidtchen. Na ja, der ist doch so ein Steuerhelfer, oder wie man da sagt. Und den haben Sie genau erkannt? Allerdings. Das war ja nicht gut beleuchtet bei uns. Aber Schmidtchen, den kenne ich am Schleichen. Bei denen habe ich doch früher mal das Büro gewischt. Aber jetzt nicht mehr, der war mal zu knickrig. Dabei lebt der alleine. Was will der mit dem ganzen Geld? Also den kenne ich, wie der so läuft. Da brauche ich überhaupt nicht hinzukicken. Und dann, Frau Schnupfke? Na also, wie der bei uns an der Kreuzung ist, da will der so quer rüber. Da kommt doch hinter ihm her der olle Schnabel. Wissen Sie, der Automensch. Der kommt mit seiner Karetsche angesaust. Die kenne ich nämlich auch. Ach, die kennt hier jeder. Kommt wie ein Irrer mit ehen Lärm und haut den Kleinen um. Dann kommt ein Schlingern, saust um der Ecke und dann habe ich ja nicht mehr gesehen. Und dann hat es noch geknallt. Dann war Ruhe. Und da fiel mir auf, das Schmidtchen da liegt und kein Ton sagt. Der hat nicht mal geschrien. Da bin ich vielleicht runtergesaust. Zu dem Überfahrenen. Na, das war doch klar. Da musste man doch helfen. Aber da war nicht mehr zu helfen. Und dann bin ich gleich hierher in die Kneipe gerannt. Zum Wagen sind Sie also nicht erst noch gegangen? Nee, was soll ich denn da? Sehen Sie, das muss ich ja auch noch erzählen. Der olle Schnabel ist doch weggerannt. Schnabel? Na ja, wie ich zu Schmidtchen renne, da hört ich so was wie eine Autotüre klappen. Siehste, denke ich, jetzt kratzt der Kurve. Und der muss hinter mir vorbeigerannt sein. Um den Toten hat der sich nicht gekümmert. Und das war Schnabel? Ja. Der Fahrer? Den haben Sie erkannt? Ach nee, nicht erkannt in die Dunkelheit. Aber da war einer. Wer soll denn sonst gewesen sein? Hier kommen wenig Leute lang. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Aber doch. Erst fährt dann um und dann gehen die Nerven durch. Ach, das habe ich doch im Krimi so oft gesehen. Und sonst wären Sie ja auch nicht hier. Wir? Na ja, Sie wollen doch den Schnabel einsperren. Weil er den Steuerfritzen mit Absicht umgefahren hat. Ach. Ja, die Beden konnten sich doch nicht riechen. Der hat den Schnabel mal fürchterlichen Ärger mit der Steuer gemacht. Und Sie, das hat der nicht vergessen. Sehen Sie mal, wenn ich das nun nicht gesehen hätte und wenn er den Wagen nicht noch an den Baum gefahren hätte, dann wäre das ein vollkommenes Verbrechen, wie das mal heißt, nicht? Aber ich bin ja Zeuge. Fangen Sie den Schnabel. Aber so geht das wirklich nicht. Doch, fangen Sie den. Das ist ein saugrober Hund. Mir hat er mal Olle Eule genannt. Ja, ich bin der Wirt hier. Seit 20 Jahren. Und fast bloß Stammgäste. Herr Schnabel saß also diesen Abend bei Ihnen? Ja, Schnabel saß am großen Tisch. Da sitzt er meistens. Er kommt öfter? Ja, ein paar Mal der Woche kommt er schlucken. Viel? Das hebt den Umsatz. Und seinen Wagen? Ach nee, wenn Sie das meinen. Meistens kommt er ohne. Und wenn er mal mit seinem ollen DKW vorfährt, der kann sich von der uralten Ding nicht trennen. Jetzt wird er es müssen. Also, wenn er schon damit kommt, dann lässt er ihn hinterher stehen. Immer, sage ich ihn, aber immer. Na, der hat's doch nicht weit bis ins Bett. Selbst wenn er auf alle Vierer abzieht. Wie war es aber heute Abend? Heute verstehe ich ja nichts mehr. Ehrlich. Also, Schnabel war satt. Und dann muss er rausgegangen sein. Aber genau habe ich das nicht verfolgt. Ich bin alleine im Geschäft. Wollte nach Hause? Das glaube ich nicht. Er hatte ja noch nicht bezahlt. Wann ging Schnabel nach draußen? Ja, das kann ich nicht sagen. Vielleicht eine Viertelstunde, bevor es passiert ist. Ich weiß bloß, da kam der Schmidtchen rein und holte Zigarren. Und der ging dann gleich wieder. Schnabel war zu diesem Zeitpunkt schon draußen. Müsste er. Aber genau weiß ich das nicht. Fragen Sie mal den Herrnstedt. Der saß doch den ganzen Abend mit Schnabel zusammen. Die beiden alleine am großen Tisch. Und der Herrnstedt ist noch da, glaube ich. Natürlich, ich saß mit Schnabel zusammen. Dann ging er hinaus und kam nicht wieder. Bis ich nachschauen ging. Wo? Natürlich auf der Toilette. Da fanden Sie ihn? Ja, eben nicht. Sie gingen dann weitersuchen? Es ist mir peinlich, aber das konnte ich nicht mehr. Ich hatte doch den ganzen Abend mit Schnabel gesessen. Nun war mir nicht gut und da musste ich mich ein Weilchen aufhalten. Und dann? Dann bin ich wieder zurück in den Schankraum. Schnabel war noch immer nicht zurück. Also denke ich, hat er sich nach Hause getrollt. Und dann hieß es plötzlich, er hätte einen Unfall gebaut. Sie kennen Herrn Schnabel gut? Sehr lange schon. Mich würde interessieren, ob Schnabel in der Trunkenheit sich hinter das Steuer setzen würde. Eigentlich nicht. Aber sagen Sie selbst, kann man für einen Betrunkenen garantieren? Er kriegt so einen Einfall und fährt los. Ne? Und nun das. Etwas anderes, Herr Herrnstedt. Kannte Schnabel den Überfahrenen? Ja, natürlich. Schmidtchen war Steuerhelfer. Er hat die Bücher von Schnabels Autowerkstatt geführt. Meine übrigens auch. Ich habe so eine kleine Limonadenfabrik. Und gab es zwischen den beiden Unstimmigkeiten? Wie kommen Sie darauf? Das war doch ein Unfall. Oder? Was sollte Schnabel gegen den Kleinen haben? Nein. Ach, was fährt er auch in diesem Zustand? Schnabel wartet im Vorraum. Ist er so weit ausgenüchtert, dass wir mit ihm reden können? Macht den Eindruck. Hast du schon die Ergebnisse der Blutprobe? Noch nicht. Müssten aber bald oben sein. Dann reden wir erst mit Schnabel. Ah ja. Kommen Sie bitte, Herr Schnabel. Meine Herren, was soll ich auf der Polizei? Hätten Sie mich doch nach Hause gebracht. Mir tun alle Rippen weh. Und der Kopf erst. Nehmen Sie Platz. Herr Schnabel, wir haben Sie bei uns ausnüchtern lassen. Und seien Sie froh, wenn Ihnen nur die Rippen wehtun, wo Sie doch in einen Unfall verwickelt waren. Unfall? Ah, gab's eine Schlägerei? Ich weiß nicht mehr. Nicht. Einen Autounfall, Herr Schnabel. Wieso? Haben Sie mich überfahren? Ach, darum ist auch so viel abgeschrammt. Und die Hand hier. Es ist schlimmer. Sie haben jemanden überfahren. Mit Ihrem Wagen. Der Mann ist tot, Herr Schnabel. Tot. Tot, aber ich... Ich habe keinen überfahren. Es ist unmöglich. Sie saßen am Steuer Ihres Wagens. Mir fehlen ein paar Meter Film. Ich muss ungeheuer voll gewesen sein. Hatte den ganzen Abend mit Herrnstedt. Und dann kann ich mich noch erinnern. Ich bin rausgegangen und mir wurden die Knie weich. Und ich habe mich wohl in den Wagen gesetzt. Er stand gleich vor der Tür. In diesem Zustand ans Steuer? Herr Schnabel, der Mann ist tot. Nein, nein, nicht ans Steuer, das weiß ich noch. Rechts, rechts auf den Sitz. Nicht ans Steuer. Ich wollte nicht fahren. Ich konnte nicht mehr stehen. Ja, ja, ja. Aber dann? Dann fehlt mir der Film. Mehr weiß ich nicht. Aber ich fahr doch nie im Suff. Wer ist tot? Nein, nein, nein, nein, niemals fahre ich dann. Ich habe in der Werkstatt genug Unfallwagen gesehen. Nein, ich fahre nie im Suff. Wollen Sie sich jetzt herausreden? Sie saßen am Steuer, als Sie Herrn Schmidtchen überfahren hatten. Steuerschmidtchen? Ja, der Steuerhelfer Schmidtchen. Er ist tot. Das ist ja furchtbar. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe noch nie einen Stempel. Nie einen Stempel, schön. Aber jetzt hatten Sie getrunken. Und nun ehrlich, warum sind Sie trotzdem gefahren? Oder wollten Sie Schmidtchen anfahren? Hatten Sie eine Abrechnung vor? Wieso? Weil er ein Gauner war? So eine kleine, miese Schnüffelspitzmaus? Der wollte mich tatsächlich mal erpressen. Der. Ich war aber der Falsche. Seitdem führt er meine Bücher nicht mehr, das ist alles. Deswegen überfährt man doch niemanden. Ich verstehe es nicht. Wir haben uns gestern erst... So ist es, Herr Hauptmann. Aber ich muss noch mal mit Ihnen reden. Ja, Frau Schnuffke, die ließ sich nicht aufhalten. Sie will Ihre Aussage ergänzen. Darum, Genosse Hauptmann, habe ich Sie gleich mit hereingebracht. Na dann, Frau Schnuffke. Ja, ja, wenn man schon so einen Namen hat wie Icke, dann denken sich alle ihr Teil und grinsen. Aber ich muss wirklich was nachholen. Ja. Ein Herrenhandschuh. Ein rechter. Und wo habe ich den gefunden? Tja. Na, vor der Haustüre. Gestern, wie ich von dem Verhör nach Hause gekommen bin. Und warum meinen Sie? Na, den kann doch nur der Schnabel verloren haben, wie er getürmt ist. Das ist ein Corpus Delict, oder wie Sie das nennen. Fragen Sie mal den Schnabel, ob ihm nicht einer fehlt. Haben Sie denn den Schnabel überhaupt schon gekriegt? Wieso der Herr Schnabel? Aber ich hab's Ihnen doch gestern gesagt. Der Schnabel ist getürmt hinter meinen Rücken sozusagen. Das ist unmöglich, Frau Schnuffke. Ha, Sie meinen, weil ich ihn im Dunkeln nicht mehr gesehen habe, wa? Nein, weil Schnabel seinen Wagen nicht verlassen hatte. Wir fanden ihn hinterm Steuer. Haben Sie das gestern nicht mehr erfahren? Nee, absolut nicht. Ich war gestern auch so aufgeregt. Ich bin dann leicht nach oben. Der Schnabel ist nicht getürmt? Wirklich nicht. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hätte um Kopf und Kran gewettet, da hat ihn der Autotüre geschmissen und ist gerannt. Nee, das kommt von den vielen Krimis im Fernsehen. Da denkt man immer gleich an Mord und Totschlag und immer muss denn ja ein Mörder da sein, ne? Ja, also dann ist ja der Handschuh für Sie... Ohne Wert, Frau Schnuffke. Wir danken Ihnen für Ihre Mühe. Augenblick, Genosse Hauptmann. Noch einmal die Frage. Also der Handschuh muss ungefähr zur Zeit des Unfalls bei Ihnen vor der Tür verloren worden sein, ja? Ja, das müsste. Sehen Sie mal, abends hatte ich noch den Trottoir gefegt. Mhm. Da war er natürlich sauber. Und ein paar Stunden später habe ich ihn gefunden. Da habe ich nur gedacht... Dann lassen Sie uns bitte den Handschuh doch mal hier. Sicherheitshalber. Ach, Herr Leutnant, denn meinen Sie vielleicht doch. Und ich bin dein Kronzeuge, wa? Zunächst einmal haben wir Ihnen zu danken. Ja, ich will ja nicht länger stören, aber wissen möchte ich schon, wie das nun wirklich war, wo der Schnabel... Auf Wiedersehen, Frau Schnupfke. Ja, Wiedersehen. Sicherheitshalber. Also wenn ich deinen Eifer sehe, möchte ich onkelhaft werden und sagen, junger Mann... Du weißt ja auch nicht, was ich schon weiß. Ich habe nämlich schon den Blutalkoholbefund von Schnabel mitgebracht. Hier. Zeig mal. Nein. Nein, damit hat er niemals mehr einen Wagen fahren können. Nicht mal anlassen. Eben. Schnabel stand gestern Abend nicht unter Schockeinwirkung. Er war mehr als volltrunken. Aber wer hat dann... Eben. Jetzt brauchen wir alle Spuren. Und da habe ich gleich mit dem Handschuh angefangen. Ach, guck mal. Der Daumen hat ein Loch. Hetze sofort die Spurensicherung auf den Wagen. Spann mich nicht auf die Folter. Was hat die Spurensicherung gefunden? Sie hat tatsächlich was entdeckt. Einen Fingerabdruck auf dem Lenker, der eindeutig nicht von Schnabel stammt. Sondern? Keine Ahnung. Aber der Abdruck ist neu, sonst wäre er von Schnabels Händen wieder überdeckt worden an der Stelle. Wir müssen genauer fragen. Es ist nicht, sagen wir rein zufällig, der Abdruck eines Kollegen vom Abschleppdienst. Nein, nein, nein. Der Abdruck ist von einem Fremden. Und er ist nicht zu identifizieren. Und nur dieser eine Abdruck. Warum nur einer? Ein rechter Daumen vielleicht? Natürlich. Daran hätte ich denken müssen. Das Loch im Handschuh. Und ich hatte den Handschuh mit ins Labor gegeben. Und die hatten tatsächlich Fasern davon am Türgriff gefunden. Also? Frau Schnupfke. Sagte sie nicht, sie würde Kronzeugin werden. Aber Schnabel ist nicht getürmt. Wir brauchen Frau Schnupfke als Zeugin, nicht als Interpretin. Wir haben also zu fragen, wer schlug die Tür zu? Wer rannte? Saß jemand bei Schnabel mit dem Wagen, der jetzt Strafe fürchtet, weil er Schnabel nicht am Fahren gehindert hatte? Aber Schnabel konnte nicht mehr fahren. Wenn dann und doch eine vorsätzliche Tat? Ist das zu weit gedacht? Mir wäre es im Augenblick wahrhaftig zu weit. Ja, aber hatte nicht Schnabel selbst den Schmidtchen einen Gauner genannt? Wir müssen eh noch mal mit allen sprechen. Doch zuerst sehen wir uns Schmidtchens Wohnung an. Er war Junggeselle und lebte allein. Ordentlich. Alles so ordentlich. Belaste dich nicht mit Vorurteilen. Junggesellen müssen nicht schlampig sein. Ja, ich meine es anders. Es liegt was Pedantisches in der Ordnung. Was Kaltes. Ja, das ja. Aber mir fällt was anderes mehr ins Auge. Ja. Hier fehlen Blumen. Auch. Nein. Schmidtchen war enorm teuer eingerichtet. Na ja, keine Frau, keine Kinder. Dennoch. Teuer. Teuer im Sinne etwa, irgendwie muss viel Geld angelegt werden. Brachte sein Beruf nicht so viel ein? Ich weiß nicht. Mir ist es so teuer. Das beweist nichts. Du hast recht, jetzt sitze ich selber solchen Vorurteilen auf. Und die Papiere so ordentlich. Sieh bloß die schöne Schrift auf den Ordner. Mich interessiert mehr so ein Heft ohne Schönschrift. Ah ja. Sieht interessant aus, so eine ganz private Buchführung. Privates Einnahmenbuch? Tja, Einnahmen. Aber hier, Alfons dringende Mahnung und dann? Nächste Seite, letzten Juni, Drohung und dann nichts mehr. Wer ist Alfons? Du sag mal, heißt Schnabel nicht Alfons? Ja. Na ja, der sagte doch auch, Schmidtchen hätte mal versucht. Natürlich. Und hier auf den letzten Seiten. Lange. Und ganz regelmäßige Beträge. Jeden Monat. Immer am Monatsende. Aber wer ist lange? Na sicher auch jemand, dem er die Bücher geführt hat. Und dem er dann irgendwelche krummen Dinger mit der Steuer nachweisen konnte. Wahrscheinlich. Also gehen wir die Ordner mit der offiziellen Arbeit durch. Da werden wir mit Sicherheit auf Lange stoßen. Kommen Sie rein, meine Herren. Frau Schnuffke, Sie haben uns schon so sehr geholfen. Und jetzt bringen Sie mal einen Orden, wa? Heute noch nicht. Heute möchten wir Sie nochmals um eine Auskunft bitten. Fahren Sie. Aber fahren Sie nicht im Stehen. Die Sessel sind sauber. Nehmen Sie Platz und mir nicht der Ruhe. Ja, danke schön. Na, du Pippelchen, nun sei doch mal schön still. Nicht so aufgeregt. Die Onkels tun da doch nicht. Psst. Ja, soll ich einen Kaffee aufsetzen? Sie noch nicht. Erst die Frage. Gut, erst redlich arbeiten. Sie waren doch, haben Sie gesagt, Wirtschafterin bei Herrn Schmidtchen gewesen. Nicht Wirtschafterin. Aufgewischt habe ich da. Paar Jahre, bis es mir zu blöde war. Aber Sie haben in der Zeit die Kunden von Herrn Schmidtchen kennengelernt. Von der die Bücher geführt hat? Mhm. Ja, die? Ja, oh, die müsste ich alle kennen. Dann kennen Sie sicher einen Herrn Lange. Lange? Ja, oder eine Firma Lange. Lange, Lange, nee. Nee, war nicht. Ja, oder ein Bekannter. Ein Freund? Nee, auch nicht. Ach, aber es muss doch... Nee. Sie, vielleicht der Lange. Ich meine, so als Spitznamen sagt man doch, wa? Mensch. Das wäre allerdings... Und wen hat Herr Schmidtchen so genannt? Na, das weiß ich mir auch nicht. Frau Schnuffke. Na, gehen Sie mal doch die ganzen langen Kerls von seinen Kunden durch. Hier den Winkler und den Wirt von der stumpfen Ecke und den Limonadenpanscher, den Herrenstedt. Die gucken ihn bin alle auf den Scheitel. Na, der Wirt und Lang. Na ja, jetzt ist er rund. Sehen Sie, der Herrenstedt hat sich hochgeweitet. Aber früher, da waren die nur Lang. So, und jetzt, Frau Schnuffke, dürfen Sie uns ebenfalls bewirten. Einen kleinen Kaffee vielleicht. Na, geht's Ihnen jetzt besser, Herr Herrenstedt? Ja, danke. Ihr Kollege hat mir draußen schon ein Glas Wasser gebracht. Jetzt geht's wieder. Die Aufregung und die Treppen, ne? Aber wieso Aufregung, Herr Herrenstedt? Wenn man zur Kriminalpolizei bestellt wird, auch wenn's bloß eine Aussage ist. Wir benötigen in der Tat ein paar weitere Aussagen von Ihnen. Aber ich bitte Sie. Also dann die erste Frage. Hatte man Ihnen als jungem Mann den Spitznamen Langer gegeben? Ja, in der Mannschaft. Aber deswegen holen Sie mich her? Dann meine zweite Frage. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Schmidtchen Sie in der letzten Zeit erpresst hat? Mich? Wie? Schmidtchen? Sagen Sie, das ist nicht wahr. Wir wollen keine langen Ausflüchte machen. Sie wurden erpresst. Und Schmidtchen hat darüber Buch geführt. Der Lump. Na, nun wissen Sie es. Warum fragen Sie? Ach, da gäbe es noch viele Fragen. Zum Beispiel, weshalb konnte er sie überhaupt erpressen? Hat er darüber ebenfalls Buch geführt? Das wollen wir jetzt nicht verfolgen. Das wird eine gesonderte Untersuchung. Uns sind im Moment andere Sachen wichtiger. Wichtiger? Ja. Der Tod von Schmidtchen. Den Alfons, ich meine, den Herr Schnabel überfahren hat. Wissen Sie nicht selber am besten, dass Schnabel zum fraglichen Zeitpunkt gar kein Auto mehr fahren konnte? Wieso nicht? Wer hat außer Schnabel noch im Wagen gesessen? Ich habe doch nichts gesehen. Gut, dass Sie kommen, Genosse Leutnant. Herr Herrenstedt will nichts gesehen haben. Und Herrn Schmidtchen hat er auch nicht gesehen? Als der im Schankraum Zigarren kaufte? Ich kann mich nicht erinnern. Herrn Schnabels Wagen haben Sie ebenfalls nie gefahren? Nie? Alfons lässt doch niemanden an sein Heiligtum. Außer er wäre volltrunken und bemerkt er es nicht mehr. Was soll das? Genosse Hauptmann, ich habe das Glas, aus dem Herrenstedt getrunken hatte, gleich mal ins Labor gebracht. Sicherheitshalber. Sein rechter Daumen ist mit dem Abdruck auf dem Lenker identisch. Also muss ich hier Krimis hören? Wo Sie doch Handschuhe trugen, nicht? Natürlich. Eben. Sie sahen Schmidtchen, folgten ihm, hatten Wut, hatten schon getrunken, aber wohl längst nicht so viel wie Schnabel, gingen raus, sahen den Wagen, in dem Schnabel saß, fuhren dem Schmidtchen nach und überfuhren ihn mit Absicht. Verloren die Kontrolle und prallten endlich an den Baum, zogen Schnabel vom rechten auf den linken Sitz und liefen zurück. Es war ja nicht weit, verloren unterwegs noch einen Handschuh und konnten uns ohne weiteres erzählen, sie hätten längere Zeit in der Toilette zugebracht. Niemand hatte sie gesehen und niemand hatte darauf geachtet. Nein. Nein! Das war das Kriminalhörspiel Die Kronzeugin und in der Titelrolle hörten Sie die wunderbare Ursula Braun. In weiteren Rollen hörten Sie Dietrich Körner und Ernst Kahler. Das Stück stammt aus der Feder von Rudolf Elter. Regie führte Fritz Ernst Fechner für den Rundfunk der DDR und es war eine Produktion aus dem Jahre 1977. Herrlich, diese Mischung aus breitem berlinischen Klang und kulinarischen Jazztönen. Einfach köstlich. Haben Sie auch vernommen, dass Frau Schnuffke sich einen Kiwi bestellt, um sich von dem Schock zu erholen? Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich das hörte, wo doch Kiwis exotischer als Bananen sind. Aber man hat mich aufgeklärt und jetzt weiß ich, dass Sie Kirsch und Whisky brauchen, um einen Kiwi zu mixen. Dubios ist das alles und warum dieser Schmiedchen sie alle erpressen wollte. Ach, alles wäre gar nicht rausgekommen, wenn das Fernsehen an dem Abend keine Wiederholung, sondern eine neue Sendung gebracht und Frau Schnuffke keinen Anlass gehabt hätte, am Fenster zu hängen und in die mysteriöse Nacht zu schauen. Bevor Sie in die Nacht schauen und vielleicht auf interessante Szenen oder Beweisstücke stoßen, möchte ich mich bei Ihnen für die schöne Stunde bedanken und mich mit Ihnen für die nächste Ausgabe von Krimi im Doppelpack verabreden. Machen Sie es gut bis dahin und seien Sie herzlich gegrüßt von Clarisse Cosset.